Erster mache das Zelt aus 10 Teppichen. Benutze feines Leinen und bunte Wolle. Sticke Engel darauf. Zweiter, jeder Teppich ist 14 Meter lang. Jeder Teppich ist 2 Meter breit. Dritter, verbinde 5 Teppiche miteinander. Mache das auch mit den anderen 5. Vierter, mache blaue Schlaufen an den Rand. Mache das bei beiden Gruppen. Fünfter, mache 50 Schlaufen an den ersten Teil. Mache 50 Schlaufen an den zweiten. Sechster, mache 50 Haken aus Gold. Verbinde die Teppiche. So wird das Zelt 1. Siebter, mache 11 Teppiche aus Ziegenhaar. Diese Teppiche sind für das Dach. Achter, jeder Teppich ist 15 Meter lang. Jeder Teppich ist 2 Meter breit. Neunter, verbinde 5 Teppiche zu einem Teil. Verbinde 6 Teppiche zum anderen Teil. Zehnter, mache 50 Schlaufen an den Rand vom ersten Teil. Mache 50 beim zweiten. Elfter, mache 50 Haken aus Bronze. Verbinde damit die Teile vom Dach. Zwölfter, ein Teil vom Dach ist zu lang. Die Hälfte davon hängt hinten herab. Dreizehnter, das Dach ist an den Seiten länger. Es bedeckt das Zelt ganz. Vierzehnter, mache eine Decke aus roten Fellen. Lege eine Decke aus Leder darüber. Fünfzehnter, mache Bretter für das Zelt aus Akazienholz. Die Bretter stehen gerade. Sechzehnter, jedes Brett ist 5 Meter lang. Jedes Brett ist 75 Zentimeter breit. Siebzehnter, jedes Brett hat 2 Zapfen. So verbindest du die Bretter. Achtzehnter, mache 20 Bretter für die Südseite vom Zelt. 19. mache 40 Füße aus Silber. Jedes Brett bekommt 2 Füße. 20. mache auch 20 Bretter für die Nordseite vom Zelt. 21. mache dafür auch 40 Füße aus Silber. Jedes Brett bekommt 2 Füße. 22. mache 6 Bretter für die Rückseite im Westen. 23. mache 2 Bretter für die Ecken an der Rückseite. 24. Diese Bretter sind unten und oben doppelt. Ein Ring hält sie fest. 25. Es sind 8 Bretter. Sie haben 16 Füße aus Silber. 26. Mache 5 Stangen aus Akazienholz für die eine Seite. 27. Mache 5 Stangen für die andere Seite. Mache 5 für die Rückseite. 28. Die mittlere Stange läuft durch alle Bretter. Sie geht von Ende zu Ende. 29. Überziehe die Bretter mit Gold. Mache goldene Ringe für die Stangen. 30. Baue das Zelt genau so auf. Ich habe es dir gezeigt. 31. Mache einen Vorhang aus bunten Stoffen. Sticke Engel auf den Vorhang. 32. Hänge ihn an 4 goldene Säulen. Die Säulen stehen auf silbernen Füßen. 33. Hänge den Vorhang auf. Stelle die Kiste mit dem Gesetz dahinter. 34. Lege den Deckel auf die Kiste im hinteren Raum. 35. Stelle den Tisch vor den Vorhang. Stelle den Leuchter gegenüber auf. 36. Mache einen Vorhang für den Eingang. Benutze bunte Stoffe. 37. Mache 5 Säulen mit Gold. Mache goldene Haken und Füße aus Bronze.